Okay, everybody excited? Seid ihr alle aufgeregt? To be here. Let's turn to 1 Samuel chapter 18. Schlagen wir 1. Samuel Kapitel 18 auf. Father in heaven, thank you for your word tonight. Vater im Himmel, danke für dein Wort heute. We ask you to bless it to our hearts. Wir beten, dass du das für unsere Herzen segnest. Speak to us, we ask in Jesus' name. Sprich zu uns, das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. I believe last time we spoke about godly friendship. Ich glaube, letztes Mal haben wir über göttliche Freundschaft gesprochen. In the first few verses of 1 Samuel 18. In den ersten paar Versen von 1. Samuel 18. And now we're going to begin with verse 5. Und jetzt werden wir bei Vers 5 weitermachen. So David has killed Goliath. So David hat den Goliath getötet. And he has spoken to Saul. Und hat mit Saul gesprochen. And based on his confession. Und basierend auf seiner, auf seinem Bekenntnis and the words he spoke, und den Worten, die er gesprochen hat, he had a friendship with Jonathan. Hatte er eine Freundschaft mit Jonathan. Jonathan probably not knowing David very well at all. Und Jonathan, obwohl er David eigentlich nicht sehr gut gekannt hat, but suddenly is knit in his heart to David because of David's confession. Aber plötzlich hat er sich so ganz nahe den David gefühlt in seinem Herzen, einfach aufgrund des Bekenntnisses von David. So verse 5. Vers 5. So David went out wherever Saul sent him and prospered, and Saul set him over the men of war. Und David zog in den Kampf, und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. And it was pleasing in the sight of all the people and also in the sight of Saul's servants. Saul setzte ihn über die Kriegsleute, und war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Now watch. Und jetzt schaut euch das an. It happened as they were coming when David returned from killing the Philistine. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte. That the women came out of all the cities of Israel singing and dancing to meet King Saul with tambourines, with joy and with musical instruments. Zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. And the women sang as they played and said. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen. Saul has killed his 10,000s and David his thousands. Saul hatte seine 10,000 getötet und David die 1,000. No, they didn't sing that. Nein, das haben sie nicht gesungen. They sang the opposite. Sie haben das Gegenteil gesungen. Saul has slain his thousands. Saul hat seine Tausende erschlagen. And Saul was happy. Und der Saul hat sich gefreut. Until the second part of the song. Bis der zweite Teil des Liedes gekommen ist. And David his 10,000s. Und David seine Zehntausende. Oh hallelujah. Where's the tambourine? Hallelujah. Is there a tambourine around here? Here we go. It was like kind of like this, you know, like. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I got to think of the melody. Saul has slain his thousands. Saul hat seine Tausende. David slayed his 10,000s. Oh hallelujah. Oh hallelujah. And suddenly, thank you. Verse 8 says, and Saul became very happy. Und Vers 8 steht, und da freute sich Saul. And was very pleased that he had such a man as David in his army. Und war sehr erfreut, dass so einen Mann wie David in seiner Armee hatte. No, it doesn't say that. Nein, das steht hier nicht. It could have said that. Das könnte da stehen. It should have said that. Eigentlich sollte es da stehen. Then Saul became very angry. Da ergrimmte Saul sehr. For this saying displeased him. Und diese Sache war in seinen Augen böse. The Greek, the Greek word, the Hebrew word. Das hebräische Wort. The Arabic word. Das arabische Wort. The Japanese word. Das japanische Wort. The Hebrew word. Das hebräische Wort. Is to be broken up. Das ist zerbrochen. Yeah, it's to be broken up. Er war zerbrochen, aufgebrochen. Yeah, or to be, it could mean unsettled. Oder unruhig. Aufgekratzt, yeah, aufgewühlt. He came apart. He just came apart, like. Es ist einfach auseinandergefallen. You know, all the buttons start popping. So wie wenn alle Knöpfe auf einmal aufgehen würden. He just became like unsettled. Er war einfach aufgewühlt. His whole life began to fall apart. Sein ganzes Leben ist auseinandergefallen. His mental stability began to fall apart. Seine geistige Stabilität hat sich ist zerfallen. He was displeased. Er war es sehr ergrimmt. He was unsettled. Er war unruhig und ja, zerstört. And he said, und er sagte, they have ascribed to David ten thousands. Sie haben David Zehntausende gegeben. But to me, they have ascribed thousands. Und mir haben sie nur Tausende gegeben. Now, what more could he have but the kingdom? Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Saul looked at David with suspicion from that day on. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Now the Elberfelder says neidisch or neidisch, right? Mm-hmm. Which is jealous. Mm-hmm. Yeah, but it could also, my Bible says suspicion. Argwöhnisch. Suspicion. Argwöhnisch. Misstrauisch. Suspicion. Just settle on a German word. What's the word? Argwohn. Yeah. Argwöhnisch. We have it. Okay. Let's say it again. With authority. He looked at David with suspicion. Er schaute David mit Argwohn an. And this word suspicion means this in the dictionary. Und dieses Wort Argwohn bedeutet folgendes im Wörterbuch. To mistrust. Zu misstrauen. Watch this. To imagine evil without proof. Sich etwas Böses vorzustellen, ohne dass es dafür einen Beweis to gibt. To imagine evil without proof. Sich etwas Böses vorzustellen, ohne dass es dafür einen Beweis this gibt. This happens all the time. Und sowas passiert ständig. People imagining evil without proof. Leute stellen sich etwas Böses vor, ohne dass es bewiesen werden kann. Give me two witnesses on this. Gib mir zwei Zeugen davon. I can't, but I know. Das kann ich nicht, aber ich weiß. You know zero. Du weißt nichts. You know nothing. Du weißt nichts. You are influenced by another spirit. Du bist von einem anderen Geist beeinflusst. And it's right there in verse 10. Und da steht das in Vers 10. Now it came about on the next day that an evil spirit from God came mightily upon Saul. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam. Do we see what happens here? Sehen wir, was hier passiert? You want to play with evil? Du möchtest mit dem Bösen spielen? God will give you evil. Dann wird dir Gott auch das Böse geben. You want to think evil? Du möchtest böse denken? In your mind? In deinen Gedanken? You want to be suspicious of people with no proof? Du möchtest argwöhnisch sein Leuten gegenüber, ohne dass es Beweise gibt? You want to imagine things that are not there? Du möchtest dir etwas vorstellen, was es gar nicht gibt? Because you want them to be there? Weil du das so möchtest eigentlich, dass and es the so judgment ist. Is that God puts an evil spirit. Und das Gericht kommt so, dass Gott einfach einen bösen Geist you schickt. Play with evil? Wenn du mit dem Bösen spielen möchtest? Fine. Gut. And in Job chapter 1, the devil comes before God. Und in Hiob Kapitel 1 steht, dass der Teufel vor Gott kommt. And God gives him permission. Und Gott gibt ihm Erlaubnis. And in Luke chapter 22, und Lukas 22, Jesus said to Peter, Satan has requested permission. In Lukas 22 sagt Jesus zu Petrus, dass Satan um Erlaubnis gebeten hat. Has requested permission to sift you. Hat um Erlaubnis gebeten, dich zu sieben. To sift you like wheat. Dich zu sieben wie Weizen. And little did Peter know. Und Petrus wusste gar nicht. First in his pride. Zuerst in seinem Stolz. I will never desert you. Ich werde dich nie verlassen. I will die with you. Ich werde mit dir sterben. I don't care if all these betray you. Und es ist mir egal, ob dich alle anderen betrügen. If they all leave. Wenn sie alle weggehen. I will never. Ich werde das nie tun. Wow, a lot of eyes there, huh? Viele Ichs waren da. A lot of trusting in yourself there. Viel Vertrauen in sich selbst. And it wouldn't be long before Peter was cursing Jesus and denying that he ever knew him. Und es hat nicht lange gedauert, bis Petrus den Jesus verflucht hat und verleugnet hat, dass er ihn jemals gekannt hat. And we underestimate und wir unterschätzen the power of the other kingdom. die Macht des anderen Königreiches. We underestimate how quickly a believer can become demonized. Und wir unterschätzen, wie schnell das geht, dass ein Gläubiger dämonisiert sein kann. In Isaiah 44:20. In Jesaja 44:20. Incredible verse. Ein unglaublicher Vers. He feeds on ashes. Er nährt sich von Asche. A deceived heart has turned him aside. Wer sich mit Asche einlässt, ist betrogen. Sein Herz hat ihn irregeführt. People feeding on ashes. Wer sich mit Asche einlässt. Look at ashes. There's no substance there. There's nothing there. Asche, da ist keine Substanz. Da ist einfach nichts da. You go to a campfire. Du gehst zu einem Lagerfeuer. It's all black. The ashes. Alles schwarz. Die Asche ist nur da. Start eating it and see how nutritious it is. Iss das und schau mal, wie viel Nährstoffe There's da drinnen sind. There. Da ist nichts drinnen. And this is a person, und das ist eine Person, who is living in suspicion, die in Argwohn lebt, who is feeding on imagination, die sich von diesen Vorstellungen ernährt, is not being checked by the Holy Spirit, die nicht vom Heiligen Geist überprüft wird, not being checked by the Word of God, nicht vom Wort Gottes überprüft not wird, being checked by the humility of his heart, nicht von der Demut seines Herzens überprüft wird, aber sich durch diese Vorstellung, von diesen Vorstellungen ernährt. Und das dreht sich herum und herum und herum in seinen Gedanken. A deceived heart ein trügerisches Herz has turned him aside. Hat ihn zur Seite gezogen. He was walking with God, but now he's not. Er ist mit Gott gewandelt, aber jetzt tut er es nicht mehr. A deceived heart. Ein betrogenes Herz. Saul's heart was deceived. Das Herz von Saul war irregeleitet. And look what it says. He cannot deliver himself. Isaiah 44, er rettet seine Seele nicht. Isaiah 44:20. He cannot deliver himself. Er kann sich selbst nicht retten. Nor say, is there not a lie in my right hand? Und auch nicht sagen, ist nicht Lüge in meiner rechten? He holds a lie in his right hand. Er hält eine Lüge in seiner rechten Hand. He can't even say there's a lie in his right hand. Er kann es nicht einmal sagen, dass das eine Lüge ist, die er in seiner Hand hält. A deceived heart. Ein irregeleitetes Herz. Because he chooses to live in suspicion. Weil er es wählt, in Argwohn zu leben. Because of the arrogance of his own heart. Wäre wegen der Arroganz seines eigenen Herzens. And this is King Saul. Und das ist der König Saul. And this can happen to anybody. Und das kann jedem passieren. This started because of jealousy. Das hat begonnen wegen Eifersucht. Something the person saw. Etwas, was diese Person gesehen Something hat. Something happened. Etwas ist passiert. It wasn't right. Es war nicht richtig. Then there was mistrust. Und dann war da Misstrauen. And suspicion. Und Argwohn. Why did this happen? Warum ist das passiert? I know why this happened. Ich weiß, warum das passiert Saul ist. Is thinking here. Denkt sich der Saul. They say David has killed his 10,000s and I have only killed my thousands. Sie sagen, dass David Zehntausende getötet hat und ich nur 1,000. I know what's going on here. Ich weiß, was da hier los ist. He wants my kingdom. Er will mein Königtum. Yes, ja, that's what he wants. Das will er. So he looked at him with suspicion. Also schaut er ihn mit Argwohn an. I know why they didn't talk to me when they passed me on the stairway. Ich weiß, warum die nicht mit mir gesprochen haben, wie sie da auf der Stiege bei mir vorbeigegangen sind. I know why. Ich weiß genau, yes. Warum. Ja. I know why. Ich weiß, warum. They didn't sit next to me. Die nicht neben mir gesessen yes. sind. I know why. Ich weiß, warum. You know zero. Du weißt nicht. You are a fool. Du bist ein Narr. With a capital F. Mit einem Großbuchstaben N. Yeah, a fool, ein Narr. A deceived heart, ein irregeleitetes Herz. Arrogance to play God, Arroganz, Gott zu spielen. To think you can see into the unseen realm, zu denken, dass man in den unsichtbaren Raum sehen that kann. You are the judge of men's hearts. Dass du der Richter des menschlichen Herzens bist. In Hebrews 4, in Hebräer 4 verse 11, Vers 11. That everything lies naked before your eyes. Dass alles nackt vor deinen Augen liegt. Instead of God's. Anstatt von Gottes Augen. So now you are God. Also bist du jetzt Gott? In your arrogance, in deiner Arroganz, and the deception of your heart, und der Irreführung deines Herzens, feeding on ashes, sich von diesen Aschen ernähren, feeding on imagination, von Vorstellungen, ideas, yes, Ideen, I'm right, ja, ich habe recht. And what happens here? Und was passiert hier? An evil spirit from God comes upon him. Ein böser Geist von Gott kommt auf ihn. And it came about the next day that an evil spirit from God came mightily upon Saul. Verse 10. Okay. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam. It didn't just come like, I'm here. Es ist nicht so gekommen, so, ich bin da jetzt, oh, ich bin jetzt da. Wer bist du? It came mightily upon him. Es kam mächtig über ihn. Powerfully upon him. Kräftig. And he raved in the midst of the house. Und er geriet im Innern des Hauses in Raserei. That means he, in the Amplified it says, he was madly speaking in the house. Und das heißt in der erweiterten Ausgabe, dass er wie ein Verrückter im Haus gesprochen hat. In the dictionary it says to speak wildly. Und im Wörterbuch heißt das so wie wild, ganz wild sprechen. Irrationally. Irrational. Incoherently, which means there's no connection in what you're saying. Ohne Sinn in irgendwas von dem, was er gesagt hat. Unzusammenhängend. Right, no harmony. Keinen Zusammenhang. No sense. Kein Sinn. Foolishness. Verrückt. Speaking wildly. Also einfach wild vor sich hinsprechend. And while David was playing the harp with his hand, David aber spielte die Zither mit seiner Hand, as usual, wie er täglich zu tun pflegte. And the spear was in Saul's hand. Und Saul hatte einen Speer in seiner Hand. And Saul hurled the spear. For he thought, und Saul warf den Speer und dachte, I will pin David to the wall. Ich will David an die Wand spießen. But David escaped from his presence twice. Aber David wich ihm zweimal aus. What does the spear represent? Was repräsentiert dieser Speer? Revelations 12:10. Offenbarung 12:10. Satan is accusing the brethren day and night. Day and night. Satan klagt die Brüder Tag und Nacht und Tag und Nacht an. This is the spear. Und das ist dieser Speer. And we will accuse the brethren. Und wir werden die Brüder anklagen. If we are not secure in God's plan. Wenn wir nicht sicher sind in Gottes Plan. David was not insecure in the plan of God. David war nicht unsicher in dem Plan Gottes. He was not taking care of the sheep and jealous of his brothers. Er hat sich nicht um die Schafe gekümmert und war währenddessen eifersüchtig auf seine Brüder. Why am I the youngest? Warum bin ich der Jüngste? Why do I have these sheep? Warum muss ich auf diese Schafe Look, aufpassen? A lion. Schau, ein Löwe. I'm going home. Ich gehe nach Hause. Fight a lion. Ich mag nicht diesen Löwen. David was so content in the plan of God. Aber David war so zufrieden in dem Plan Killed Gottes. The lion. Hat den Löwen getötet. Killed the bear. Und den Bären. Was content. Er war zufrieden. In God's plan, in Gottes Plan, no jealousy, keine Eifersucht, no fear, keine Angst, no insecurity, keine Unsicherheit, just content, einfach zufrieden. And God raised him up. Und Gott hat ihn erhöht. Saul is the opposite. Und Saul ist das Gegenteil. He has no faith. Er hat keinen Glauben. In God's plan for him. In Gottes Plan für ihn. He's threatened. Er hat Angst. He's insecure. Er ist unsicher. And now he's jealous. Und jetzt ist er eifersüchtig. Why? Warum? Because he's not walking with the Lord. Weil er nicht mit dem Herrn geht. And if I'm not walking with the Lord, wenn ich nicht mit dem Herrn gehe, situations are going to reveal it. Dann werden das Situationen zeigen. And I am going to blame everybody I can. Und ich werde alle dafür verantwortlich machen. Because of my own insecurity with God. Wegen meiner eigenen Unsicherheit mit Gott. I'm going to blame anybody. I'm going to throw the spear at anybody I can hit. Ich werde jeden verantwortlich machen und jeden auf jeden diesen Speer werfen, Because den ich I don't have a walk with God. Weil ich keinen Wandel mit Gott habe. The situation reveals it. Die Situation zeigt das. Jealousy, Eifersucht, anger, Ärger, insecurity, Unsicherheit, then suspicion, dann Argwohn, imagining things that are not there, Dinge vorzustellen, die nicht da sind, and the deception of the heart, und diese diese Irreführung des Herzens. I am absolutely sure it's the way I see it. Ich bin absolut sicher und es ist so, wie ich das sehe. Feeding on ashes, sich von dieser Asche ernähren. A deceived heart, ein betrogenes Herz, and cannot see the lie in his hand. Die nicht die Lüge in seiner Hand sehen kann. This is Saul. Und das ist der Saul. And it can enter into anybody's life. Und das kann in das Leben von jedem reinkommen. What is the solution here? Und was ist hier die Lösung? To be content with God, zufrieden zu sein mit Gott. To let situations reveal my confession, zuzulassen, dass Situationen mein Bekenntnis hervorbringen oder aufzeigen. 17, 1. Samuel 17. The situation is the trial of David's faith. Die Situation ist die Prüfung vom Glauben Davids. As we said last time, wie wir letztes Mal gesagt haben, David's confession slew Goliath long before he threw the stone. Das Bekenntnis von David hat Goliath schon lang besiegt, bevor er noch die Steine geworfen hat. And Saul has no confession. Und Saul hat aber kein Bekenntnis. And when I have no confession, und wenn ich kein Bekenntnis habe, I am open to demonic activity. Bin ich offen für dämonische Aktivität. Turn to James chapter 3. Schlagt Jakobus 3 auf. We have to have a confession. Wir müssen ein Bekenntnis haben. If I don't have a confession, wenn ich kein Bekenntnis habe, I'm gonna feed on ashes. Dann werde ich mich von Asche ernähren. One or the other. Eins von den beiden. This is the trial of my faith. Und das ist die Prüfung meines Glaubens. Look at James chapter 3, verse 13. Schaut euch an Jakobus 3, Vers 13. Who among you is wise? Wer ist weise und verständig unter euch? And understanding. Und verständig. Let him show by his good behavior his deeds in the meekness of wisdom. Er zeige aus gutem Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Now this word good is kalos. Und dieses Wort gut ist kalos. It's an external beauty. Das ist eine äußerliche Schönheit. Show through your behavior, your good, beautiful behavior that can be seen. Zeige durch dein Benehmen, durch dein gutes und schönes Benehmen, das man sehen kann, your deeds, deine Taten, in the meekness of wisdom, in der Sanftmut der Weisheit. Meekness. Sanftmut. Meekness is the result of grace. Sanftmut ist das Resultat von Gnade. If God is for me, wenn Gott für mich ist, why would I want to be jealous? Warum sollte ich dann eifersüchtig sein? Why insecure? Warum unsicher? If God has created me and all of his grace is for me, wenn Gott mich geschaffen hat und alle seine Gnade für mich ist, why do I want to be aggressive? Warum sollte ich aggressiv sein? Why jealous? Warum eifersüchtig? Why reactionary? Warum sollte ich reagieren? Why angry? Und warum zornig? Then show if you are a wise man or woman, wenn du ein weiser Mann oder eine weise Frau bist, then prove it. Dann beweise das. Through the beauty of your behavior, durch die Schönheit deines Benehmens, in the meekness of wisdom, in der Sanftmut der Weisheit. Meekness. Sanftmut. God fights for me. Gott kämpft für mich. Meekness. Sanftmut. God does it through me. Gott tut das durch mich. Meekness. Sanftmut. God. Gott. If God is for me, who can be against me? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? That's meekness. Das ist Sanftmut. It's the result of knowing that God is gracious. Es ist das Resultat, dass ich weiß, dass Gott gnadenvoll ist. Verse 14. Vers 14. But if, watch this, but if you have pikros zelos, aber wenn ihr pikros zelos habt, if you have bitter jealousy, wenn ihr bittere Eifersucht habt, bitter jealousy, bittere Eifersucht, what is why bitter jealousy? Warum bittere Eifersucht? Because a person is completely and totally insecure in their walk with God. Weil eine Person komplett unsicher in ihrem Wandel mit Gott ist. Moses on the other side of the wilderness 40 years. Moses auf der anderen Seite der Wüste für 40 Jahre. Is he bitter? Ist er bitter? On the other side? Auf der anderen Seite? He's got to be on the no. Nein. He's on the other side of the wilderness, 40 years. Einfach 40 Jahre lang auf der anderen Seite der Wüste. The Apostle John, the last apostle, waits an extra 30 years after everybody else is gone or so. Der Apostel Johannes wartet dann noch extra 30 Jahre, nachdem alle anderen schon gestorben sind. Then he's on the island of Patmos. Und ist auf dieser Insel Patmos. And Noah has to wait 120 years to build this ark. Und Noah muss 120 Jahre warten, bis die Arche bauen kann. Plenty of room for bitterness. Genug Raum für Bitterkeit. I quit. Ich gebe auf. I'm not cutting another tree down. Ich schlage da jetzt nicht noch einen Baum nieder. Building a battleship here? Was baue ich da hier, ein Kampfschiff oder was? It's ridiculous. Give me a chainsaw at least. Das ist lächerlich. Gib mir wenigstens eine Kettensäge. I mean, there's four of us. Das sind vier von uns. To build an aircraft carrier? Um da so einen Flugzeugträger zu bauen? I'm out of here. Ich verschwinde. I've been building this ark for 50 years now. I'm sick of it. Ich baue diese Arche jetzt schon 50 Jahre lang. Ich habe genug davon. He built it for 120 years. Er hat sie 120 Jahre lang gebaut. 120 years. 120 Jahre. Lot of room for Pikros Zelos. Viel Raum für Pikros Zelos. If you have bitter jealousy, wenn du bittere Eifersucht hast, watch the second word. Schau euch dieses zweite Wort an. In my Bible, selfish ambition. Und da steht Eigennutz. Yeah, it's the word erithia. Erithia. In the King James, it's the word strife. Strife. Harder, yeah. Strife. Mm-hmm, harder. Strife. Tension. So Spannung. Strife. Fighting. Kämpfen. My Bible translates it selfish ambition. In der Bibel wird das übersetzt als selbstsüchtige Ambition. Yeah, selfish ambition. Selbstsüchtige Ambition. I want it my way. Ich möchte so wie ich yeah, das will. My way. It's for me. You see, I'm the most important person in this picture. Es ist für mich, weil ich bin die wichtigste Person hier. You see, I am the most important. Ich bin der And wichtigste. I will demand my rights. Und ich werde meine Rechte mir einfordern. And look what it says. If you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart. Wenn ihr bittere Eifersucht und selbstsüchtige Ambitionen in eurem Herzen habt. Not security in God's plan. Nicht Sicherheit in Gottes Not Plan. Humility in meekness. Nicht Demut in Sanftmut. Jealousy. Eifersucht. Hey, look at them. Hey, schau dir die an. I should have got that. Ich hätte das kriegen sollen. What's going on here? Was ist da los? I know what's going on. I know what's going ich on weiß, here. Was hier los oh ist. Yeah, I'm not stupid. Nein, ich bin nicht dumm. I know exactly what's going ich on weiß here. Genau, was hier los ist. They didn't talk to me on the stairs. I know exactly what's going Sie on. Sie haben auch nicht here. Mit mir gesprochen yeah. auf den Stufen. Und ich weiß jetzt genau, was da And los ist. Feeding on ashes. Und sich einfach von dieser the Asche deceived, ernähren. Proud heart feeding on ashes. Dieses irregeführte, stolze Herz, das sich von Asche nährt. Suspicion. Misstrauen. I know what's happening here. Ich weiß, was hier los ist. And they don't know anything. Und sie wissen aber gar nichts. But suddenly they're feeding on ashes, a deceived heart. Aber plötzlich nähern sie sich von Asche, ein betrogenes Herz. Which cannot deliver itself. Also ein verirrtes Herz, das sich selbst nicht befreien kann. Only God can deliver such a person. Nur Gott kann so eine Person befreien. 2 Timothy 2:24. 2. Timotheus 2:24. That God would grant such a person repentance. Dass Gott so eine Person Umkehr geben würde. Leading to the knowledge of the truth. Die zu dem Wissen der Wahrheit führt. So that they might be delivered from the snare of the devil, damit sie von der Falle des Teufels befreit werden würde, by which he's held captive, durch die er gefangen gehalten ist, held captive by the devil, gefangen gehalten von dem Teufel, to do the devil's will, um den Willen des Teufels zu tun. Watch, it's coming up here. Und das kommt jetzt da. Verse 14, one more time. Vers 14 noch einmal. If you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, I'm not jealous, I'm not selfish. Ich bin nicht eifersüchtig und ich bin auch nicht selfish. Du kannst es nicht sagen. Well, I'll tell you something. That attitude of non-meekness. Aber ich sag dir was, diese Einstellung von Nicht-Sanftmut tells me, according to the word, sagt mir gemäß dem Wort, that there is trouble in the heart. Dass es da so ein Aufruhr im Herzen. And this kind of person ought to pray Psalm 139:23. Und diese Person sollte Psalm 131:23 beten. Search me, O God, and know my heart. Erkenne mich, O Gott, und erforsche mich, O Gott, und kenne mein Herz. See if there is some hurtful thing in there. Und siehe, ob da etwas Böses drinnen ist. Now watch this. Schaut euch das an. Person's arrogant. Die Person ist arrogant. It says, and they lie against the truth. Und es heißt, sie lügen gegen die Wahrheit. That means they deny the very thing that they speak. Das heißt, sie verleugnen genau diese Sache, über die sie sprechen. The very Christianity they confess, their behavior denies. Genau dieses Christentum, das sie bekennen, verleugnet aber ihr Verhalten. And we'll close with this. Und wir schließen jetzt damit. This wisdom is not that which comes down from above. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Watch. But is earthly. Sondern eine irdische. Epigeos in the Greek. Epigeos im Griechischen. It's earthly. Irdisch. It's worldly. Weltlich. It comes from the world. Es kommt von der Welt. It doesn't come from God. Es kommt nicht von Gott. It's coming from the world. Es kommt einfach von der Welt. It's coming from here. Von hier. From some natural or some source that's on earth. Von irgendetwas Natürlichem, von irgendeiner Quelle, die auf der Erde ist. It's ashes. Einfach Asche. This wisdom is ashes. Diese Weisheit ist Asche. Number two, zweitens, it's natural. Es ist natürlich. Psychikos, Psychikos, which also means sensual. Das bedeutet auch sinnlich. Can also mean animalistic. Das kann auch tierisch sein. 2 Peter chapter 2. 2. Petrus 2. Talks about people who are like animals who live by instinct. Das spricht darüber, wie Leute, die wie Tiere sind und die nach ihrem Instinkt leben. Rather than living by a conscience. Viel mehr als dass sie von ihrem Gewissen leben. There's a progression here. Und da ist aber jetzt eine Fortschreitung hier. Right? The thoughts are not from God. Die Gedanken sind nicht von Gott. The thoughts are earthly. Sie sind irdisch. And then it hits the emotion. Und dann kommt es zu den Emotionen. It becomes sensual, psychikos. Sinnlich, psychikos. And then it becomes demonic. Und dann wird es dämonisch oder teuflisch. Demoniades. Demoniades. Demoniodes. Demoniodes. It becomes demonic. Es wird dämonisch. Verse 16. Vers 16. For where jealousy and self-ambition exist, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, there is disorder and every evil thing. Da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. The word evil is phallos. Und dieses Wort für böse ist phallos. We get the word English word foul. Da kommt das englische Wort foul. It means her. Worthless. Das bedeutet wertlos. Worthless. Where there's jealousy, wo es Eifersucht gibt, and selfish ambition, und diese selbstsüchtige Ambition, there is every kind of worthless thing. Gibt es jede Art von wertlosen Dingen. Verse 17, we'll close. Vers 17 und wir But schließen. The wisdom from above, die Weisheit von oben aber, is first pure. Ist erstens rein. And that means it's pure. It doesn't have jealousy or selfish ambition. Und es bedeutet, es ist rein. Es hat eben nicht diese Eifersucht und diese selbstsüchtige Ambition. It doesn't have what we just spoke about. Das hat nicht das, wovon wir jetzt gerade gesprochen it's haben. Pure. Es ist rein. Then it's peaceable. Dann ist es friedvoll. That means it is non-aggressive. Das heißt, es ist nicht aggressiv. It is gentle. Mild. Epieikes. Epieikes. It's gentle. Es ist mild. Then it's reasonable. Folgsam steht da. The next word. Reasonable. Easy to talk to. Mit dem man leicht sprechen kann. Full of mercy. Voller Barmherzigkeit. And good fruits. Und guter Früchte. Unwavering. Unparteiisch. Without hypocrisy. Ungeheuchelt. And the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird Frieden, wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. There's the process of the demonization of the believer. Hier ist, das ist eben der Prozess von der Dämonisation von einem Gläubigen. He does not have a godly confession. Er hat keine göttliche, kein göttliches Bekenntnis. The situation comes in, die Situation kommt, whatever it is, was auch immer das ist, and suddenly the confession is something from the earth. Und plötzlich ist das Bekenntnis etwas von der Erde. I know, I know. Ich weiß, ich weiß. What about God knows? Wie wär's damit? Gott weiß. What about God knows the end from the beginning? Wie wär's mit Gott kennt das Ende vom Anfang? Revelations 1:8. Offenbarung 1:8. What about all things work to the good in Romans 8:28? Was ist mit alle Dinge wirken zum Guten von Römer 8:28? It's very basic confession. Einfach ganz grundlegende Bekenntnisse. What about the sufferings of this present time cannot compare with the glory that shall be revealed in us? Wie ist es damit, das Leiden der jetzigen Zeit kann nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die vor uns liegt. In Romans 8:18. In Römer 8:18. What about a godly confession? Was ist mit einem göttlichen Bekenntnis? What about speaking forth his word. Was ist damit, einfach sein Wort zu sprechen? And slaying Goliath with my confession long before I throw the stone. Und Goliath zu schlagen mit meinem Bekenntnis lang bevor ich einen Stein werfe. What about going to the word and saying, God, speak to me? Warum nicht einfach zum Wort gehen und sagen, Gott, sprich zu mir? No. Nein. There's none of that. Einfach nichts ist davon. What about Psalm 1:3? Was ist mit Psalm 103? No, Psalm. So, Psalm 1, Vers 3. Psalm 1, verse 2. Meditate on the word of God. Meditiere über das Wort Gottes. On the law of the Lord. Sinne über das Gesetz des Herrn nach. Day and night. Tag und Nacht. You will be like a tree planted by the rivers of water. Du wirst wie ein Baum sein, der neben den Flüssen gepflanzt ist. Your leaves will not wither. Deine Blätter werden nicht verwelken. And everything you do, you'll prosper. Und alles, was du tust, wird Erfolg haben. You'll bear fruit in season. Du wirst Frucht bringen. Now, I understand what's going on here. Ah, jetzt weiß ich, was los ist. You have a confession from the earth. Du hast ein Bekenntnis von der Erde. And now it's getting in your emotion. Und jetzt kommt das in deine Emotionen. Now you're psychikos. Jetzt bist du psychikos. And now the Lord gives the demons permission to mightily come upon you. Und jetzt gibt der Herr den Dämonen die Erlaubnis, mächtig auf dich zu kommen. And that's your chastisement. Und das ist deine Züchtigung. Wow. But let's be like David. Aber lass uns so sein wie David. Let's never be like Saul. Lass uns niemals wie Saul sein. If suddenly David appears, wenn plötzlich David kommt, praise the Lord. Preis den Herrn. I'm getting old anyway. Ich werde eh alt. Hey, Pastor Rob has preached his thousands. Also Pastor Rob hat seine Tausende gepredigt. But this young kid has preached his 10,000. Aber dieser junge Mann hat seine Zehntausende gepredigt. Praise the Lord. Preist den Praise Herrn. Jesus. Thank you. Preist Jesus. He is the fruit of my ministry. Hallelujah. Er ist der Frucht meines Dienstes. Hallelujah. And may his people, may they say of him, he preached his 10,000, but the others preached their 100,000. Und mögen die Leute sagen über ihn, er hat seine Zehntausende gepredigt, aber die anderen haben Hunderttausende gepredigt. Yeah, praise the Lord. Preist den Herrn. I am what I am by the grace of God. I can be no more. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes und ich kann nicht mehr sein. Amen. Amen. So, Father, thank you for this evening. Vater, danke für diesen Abend. We want to have a confession. Wir wollen ein Bekenntnis haben. That is from above. Das von oben kommt. That we would never feed on ashes. Dass wir niemals uns von Asche ernähren. And have an earthly natural confession. Und ein irdisches natürliches Bekenntnis haben. That affects our emotions. Das unsere Emotionen beeinflusst. And suddenly we're under control of another kingdom. Und plötzlich wir unter der Kontrolle von einem anderen Königreich sind. Father, thank you for your word. Vater, danke für dein Wort. Bless these thoughts to our lives. Segne diese Gedanken für unser Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.